1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht gibt es bei uns wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt euch hier sehr gerne bei uns melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und meine erste Anruferin heute Nacht ist Sandra und Sandra ist 25. Hallo Sandra. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Ja. Um was geht's? Ich habe versucht, ja gestern schon quasi durchzukommen. Und, Familiengeheimnisse. Ja, es ist kein richtiges Familiengeheimnis in dem Sinne. Es ist eher ein Geheimnis, was ich draus mache, weil es mir von den Antworten von anderen Leuten ein wenig blöd kommt. Das ist so, ich habe einen 3-jährigen Sohn. Mhm. Und mein Ex-Freund, von dem ich den Sohn jetzt habe, muss ich jetzt bald umbenennen als meine Ex-Freundin, weil er jetzt demnächst eine Frau ist. Ach. Ja. Wie alt ist er? Der ist jetzt 33. Also aus dem Papa deines Sohnes wird bald eine zweite Mama. Richtig, genau. Wie lange seid ihr getrennt schon? Also ich war im 3. Monat schwanger. Ja. Und da hat er sich dann quasi ganz still und heimlich vom Acker gemacht. Ach so. Ach so. Also er hat dich gar nicht während der Schwangerschaft dann weiter begleitet und bei der Geburt war er auch nicht dabei? Nee, war er auch nicht dabei. Kümmert er sich denn um das Kind? Nein, tut er nicht. Tut er nicht? Nein, tut er nicht. Dann er sagt zwar jetzt mittlerweile, also er hat ihn das erste Mal gesehen für kurze Zeit, da war der Kleine 9 Monate alt. Mhm. Da kam plötzlich ein Anruf, als ich quasi in der Gegend war. So, ja, ich habe gehört, du bist da und er würde ihn ja mal gerne sehen, weil er hat ja am Anfang die Vaterschaft abgestritten. Aha. Ich war sowieso nicht sehr gut auf ihn zu sprechen, nachdem er sich dann erst 9 Monate nach der Geburt gemeldet hat. Allerdings, verständlicherweise. Und habe ich dann mit ihm quasi auf einen Kaffee getroffen. Der Kleine lag natürlich noch im Kinderwagen. Ja, es gab aber auch nie Anzeichen oder ähnliches. Ich habe schon... Sag mir mal, wieso hat er die Vaterschaft abgestritten, wenn ihr zu der Zeit zusammen wart? Hat er dir misstraut? Nee, hätte er ja gar nicht tun können. Also eigentlich, ich denke mal, das war... Ja, wir probieren es einfach mal, denke ich mal. So eine Aktion war das. Ja, aber dann hat er die Vaterschaft anerkannt. Ja, zahlt er für das Kind? Den Vaterschaftstest durchgeführt. Ah. Ich habe ihm ja auch damals noch per E-Mail geschrieben, er könnte es auch einfach sein lassen mit dem Vaterschaftstest, weil er weiß es ja. Mhm. Und dann könnte er sich viel Ärger und viel Geld ersparen. Dennoch wurde der Test gemacht. Ja, dennoch wurde der Test gemacht und es kam natürlich raus, dass er der Vater ist. Das heißt, er zahlt jetzt auch für den Kleinen? Nein. Nein? Er arbeitet ja nicht. Ach so. Weil er ja jetzt mitten in dieser... Umwandlungsphase. Krise steckt. Mhm, ja. Wie lange warst du denn mit diesem Mann, der jetzt eine Frau wird, zusammen gewesen? Also wir waren ein halbes Jahr zusammen, wir wollten heiraten. Es war die Liebe meines Lebens. Und die Liebe meines Lebens wird jetzt eine Frau. Mhm. Ist ein halbes Jahr auch nicht so lange. Da kann man ja jemanden nicht so richtig kennenlernen. Hattest du denn damals irgendwelche Anzeichen schon, dass er, oder hat er es dir sogar gesagt, dass er... Nein, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts in der Hinsicht. Also er hat sich für Fußball, oder er interessiert sich für Fußball. Mhm. Er interessiert sich für sein Auto, er ist ein ganz typischer Mann eigentlich. Ja. Auch vom Körper her keine femininen Züge? Nein. Das muss ja auch nicht immer der Fall sein, aber manchmal ist das der Fall bei transsexuellen Menschen oder Menschen mit einer transsexuellen Identität. Nee, also gar nicht, überhaupt nicht. Ich wäre ja nie auf den Trichter gekommen. Wie sieht denn dein Kontakt jetzt zu diesem Mann, der bald deine Frau wird, aus? Ja, also der Kontakt ist... so gut wie jetzt gar nicht mehr da mittlerweile. Bei den letzten paar Monaten, bei den letzten 2 Monaten ist gar kein Kontakt mehr da. Mhm. Ich habe ihm nämlich ab und zu mal so, weil er immer gesagt hat, ja, ach, er ist mein Sohn und ich liebe ihn. Wobei ich der Meinung bin, er kann ihn gar nicht lieben, weil er ihn nicht kennt. Ja. Er hat ihn jetzt vielleicht 5-mal gesehen, so richtig. Aber was ist denn mit dem Typ los oder mit der Frau los, dass ich sage mal immer noch er, dann kommen wir nicht immer durcheinander, dass er sich um das Kind nicht kümmert, das verstehe ich gar nicht. Das ist sein Sohn. Er hat ja noch einen weiteren Sohn. Ja, das ist ja egal. Ja, um dem kümmert er sich ja. Aber um euren Sohn eben nicht? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach keinen Draht dazu oder vielleicht fehlt ihm da der Draht irgendwie. Also ist der Kontakt sehr runtergefahren? Ja. Gleich null? Richtig. Das vereinfacht dir ja wiederum auch die ganzen Erklärungen deinem Kind gegenüber. Ja, aber irgendwann, nein, tut's nicht, weil wir haben ja Kontakt zu den Großeltern. Ach so. Ne? Wir haben ja Kontakt zu den Großeltern, das sind super Großeltern, die sind so froh, dass sie den Kleinen haben. Und der Kontakt ist gut. Der Kontakt ist super. Und du fährst also, da auch gerne hin, also die seine Eltern, über seine Eltern richtig, reden. Richtig, seine Eltern, genau. Ah, natürlich, dann gibt es immer wieder Berührungspunkte. Wir treffen uns, ja, gezwungenermaßen. Es sind seine Eltern, ja. Wenn ihr hört, der Kleine ist da, kommt er dann natürlich hin. Ah, so. Ich begegne ihn mit Ironie. Ironie, weil er jetzt eine Frau wird? Nein, Ironie gegenüber, dass ich ihm begegnen muss. Also es ist nicht so, er möchte gerne eine Freundschaft zu mir haben, die ich ihm nicht geben kann, nach dem, was er abgezogen hat. Das bezieht sich aber alleine und ausschließlich... Allein nur auf den Beziehungsstatus von damals. Ja, und sein Verhalten dem Kind gegenüber. Richtig, das hat nichts mit seiner Transsexualität zu tun. Nehmen wir mal an, er würde sich jetzt normal um das Kind kümmern und das wäre so ein ordentliches Verhältnis. Wie wäre es denn dann für dich, dass er eine Frau wird? Ja, soll er machen, wenn er meint. Ist sein Ding. Ich kann ihm da nicht reinreden, er ist ein erwachsener Mann. Klingt aber nicht so ganz tolerant. Klingt so, man so ein bisschen gezwungen tolerant. Ja, ich meine, was soll ich da machen? Ich kann ihm da nicht reinreden, er ist alt genug, er muss wissen, was er tut. Nee, aber du könntest ja sagen, okay, das ist ja nur eine große Entscheidung eines Menschen, so etwas zu erkennen und dann auch durchzuziehen. Davor habe ich Respekt, könntest du ja auch sagen. Könnte ich. Tust du aber nicht. Nein. Warum? Das liegt an seiner Persönlichkeit, an ihm persönlich. Erklär's mir. Ja, nachdem ja diese Trennung im Prinzip war, oder was heißt diese Trennung, nachdem er sich vom Acker gemacht hat, und sich auch gar nicht mehr gemeldet hat und jetzt plötzlich einen auf, das ist mein Sohn, wenn er ihn mal sieht und, ach, mein Schatzile und überhaupt. Und ich merke, du bist gekränkt wegen dieser Kindergeschichte. Ja. Was man auch gut verstehen kann. Ja. Was man auch wirklich gut verstehen kann. Gibt es vielleicht auch so im Nachhinein so eine Hauch von Verletzung, dass du dich verletzt fühlst, mit einem Mann zusammen gewesen zu sein, der eigentlich gar kein Mann ist, sondern eine Frau ist? Er hätte mir ja mal sagen können. Ich meine, ich hätte diesen Mann fast geheiratet, ne? Wie lange hat er es denn für sich schon thematisiert vorher? Ja, es war so, dass er wohl früher mal deswegen psychologisch behandelt worden ist oder hat sich dann einem Psychologen anvertraut. Also das war ein Thema in seinem Leben schon? Das war ein Thema in seinem Leben, aber nicht ein Thema in unserem Leben. Er hat es dir nicht gesagt? Nee. Und er hat sich vom Acker gemacht, weil du schwanger warst, habe ich das richtig verstanden? Richtig. Aber auch mal. Hat er mir so im Nachhinein erklärt. Er hat nicht mit der Situation umgehen können. Er wollte sich im Prinzip so eine heile Welt aufbauen. Ja. Wir sind ja beide arbeiten gegangen. Ja. Wir hatten dann zusammen eine Wohnung. Wir sind zusammengezogen. Aber ihr wolltet auch heiraten. Wir wollten heiraten, genau. Insofern wundert es mich. Er wollte dich heiraten. Nun gut, dann kommt ein Kind. Um eine Welt aufzubauen zum Schein. Also. Vielleicht hat die Schwangerschaft ihn so richtig konfrontiert mit der Realität und ihm ist aufgegangen, dass er sich so eine Welt gar nicht aufbauen will und ist geflohen. Richtig, genau. Und dann hat er quasi die Chance der Dunkelheit genutzt und ist dann gegangen. Ja. Was macht er vom Beruf? Er ist gelernter, im kaufmännischen Bereich. Ja. Kaufmann. Hm. Und also, er ist auch schon LKW gefahren. Also ein richtiger Kerl eigentlich. Ja, nichts, was auf sowas hindeuten würde. Hast du das sexuell gemerkt, dass er irgendwie... Nicht, nee. Gar nicht. Es war alles normal, so in deinem... Ja. Wie du es empfunden hast. Eigentlich normal, ja. Wie es sein sollte. Wie heißt er mit Vornamen? Thomas. Und wie wird er demnächst heißen? Ja, Leandra Tamara. Leandra Tamara. Ja. irgendwann wirst du es, oder wird er es ja seinem Kind auch erklären. Da musst du auch darauf vorbereitet sein, ne? Wie man das einem Kind dann erklärt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen sollte oder wie man sowas durchzieht oder wie man das kindgerecht verpackt, sage ich jetzt mal. Das ist ja nichts Alltägliches, wo man sagt, da hole ich mir jetzt mal ein Buch für, wie bringe ich das meinem Kind bei oder so und lese mir das mal durch, damit ich da ein paar Anregungen habe, ne? Aber das ist ja nicht aber so ein... Da musst du dir natürlich Mühe machen, weil das wichtig für das Kind ist, dass das Kind das richtig versteht und auch vorurteilslos versteht. Ja, Kinder sind ja generell vorurteilslos. Genau, ja, dass du es eben, dass du dem Kleinen das auch ganz normal erklärst, das gehört auch zur Normalität des Lebens. Es ist zwar eine Ausnahme, aber es gehört auch dazu. Es ist nichts Schlimmes oder so. Mhm. Mir fällt gerade ein, ich glaube, es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige von Transsexuellen. Aha, okay. Ich schlage vor, dass meine Psychologin sich mal schlau macht. Und sie ruft dich nochmal an und gibt dir mal so eine Kontaktadresse. Das wäre sicher interessant für dich, denn solche Fragen haben auch andere Leute schon gelöst und auch gut gelöst, wie ich weiß. Ja? Ja, das wäre mal eine Idee, weil das ist ja auch so, dass andere Leute, wenn man denen das erzählt, einem manchmal auch ganz schön blöd rüberkommen können. Natürlich, ne? Ja, klar, natürlich, ja. Weil ich habe dann schon so Sprüche bekommen, so, ja, wenn du es ihm richtig besorgt hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, so, aber das ist ja nun... Man so ein, ja, das ist ein Auspunkt der Dämlichkeit. Das muss man so drastisch sagen, finde ich. Also, Sandra, dann schlage ich vor, du legst auf und die Elke, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Kind. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Jetzt habe ich, glaube ich, hier irgendwas verdrückt. Es geht weiter mit Thomas. Thomas ist 41. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Domian. Hier ist Thomas, ja. Thomas, um was geht's? Ja, also könnte bei mir um viel gehen im Prinzip, aber so, ich denke mal, so das aktuelle Thema, was jetzt in den Medien gerade auf ist, ist mein Thema. Ich bin Produkt von Inzucht. So. Produkt von Inzucht. Ja, also. Was ist genau passiert? Wie soll man sagen? Meine Mutter ist mit 7 Jahren missbraucht worden. Und mit 14 Jahren bin ich geboren worden. Und von wem ist sie missbraucht worden? Von ihrem Stiefvater. Ja. Was für mich bis zum 16. Lebensjahr mein Großvater gewesen ist. Aber ist es doch kein direkter Inzucht? Kein direkter Inzucht. Im Grunde genommen wollte ich über das Leid auch berichten, was diese Verknüpfung, also wie soll man sagen, er hat ja durch die Hochzeit mit einer Frau die Tochter mit übernommen, meine Mutter, und die dann eben auch missbraucht. Ich sehe da so kaum Differenz oder große Unterschiede zu das, was man als Inzucht bezeichnet. Ja, so. Natürlich. Also dieses interfamiliäre Geheimnis, sich alles in seinem Berg halten und er mit aller Macht wirklich auch versucht, dass das nicht nach außen dringt. Und also ja, die Leute bis heute unter diesem Tyrannen noch leiden. Ne? Nochmal zum Erklären. Dein Vater ist eigentlich auch dein Opa. Genau. In der Variante, dass es der Stiefvater und Stiefopa ist. Aber so versteht man es, glaube ich. Okay. Ja, genau, genau. Ja, genau. Das ist richtig. Ja. Wann hast du das erfahren? Also ich habe es mit 16 erfahren. Das habe ich mir dann erkämpft, indem ich wirklich jeden Einzelnen, den ich zu fassen kriegte, interviewt habe dazu. Und es war einfach so, es waren so viele Situationen, die mich da schon hingeführt haben irgendwo. Ne? Es gab Vermutungen. Ja, von meiner Seite, ne? Also, dass ich gedacht habe, da muss irgendwas, ist ja nicht richtig. Was deutete denn in die Richtung hin, dass irgendwas nicht... Ja, zum Beispiel, dass ich mitbekommen habe, dass er ja mit meiner Oma verheiratet ist. Aber gleichzeitig irgendwie so dieses merkwürdige Verhältnis ist, dass die Oma eigentlich am Rand steht und das Familienleben eigentlich mit seiner Schwiegertochter stattfindet, so, ne? Und die Oma ist eigentlich nur die, wie früher das war, in der Ecke sitzt und für das Kochen und das Essen und die gestopften Socken sorgt. So habe ich meine Oma. Ne? Meine Oma ist im Prinzip meine Erziehung gewesen. So, ne? Wie hat denn deine Mutter, die dein Opfer eines Verbrechens geworden ist, und du eigentlich ein Kind, das eine Vergewaltigung bist, so kann man es ja sagen. Ja, richtig, ja. Wie hat deine Mutter sich denn dir gegenüber auch im Kind, also Kleinkind warst, verhalten? Ja, also ich habe immer nur von ihr die Erzählung, dass ich ein sehr ruhiges Kind war. Jetzt vor knapp Ja. Hast du sie denn in Erinnerung, so als liebevolle Mutter, die auch zärtlich? Immer. Also ja, sie hat also das nicht irgendwie an dir ausgelassen oder in einer Aversion gehabt? Nicht. Nein, sie ist eher so die Person immer gewesen, die alles aufgefangen hat in ihren Möglichkeiten, sag ich mal. Dass das nicht gereicht hat für mich, so dass, sag ich mal, ist ja nicht gar nicht mal ihre Verantwortung gewesen. So, aber sie hat immer versucht, was sie sich unter Mutter vorstellt, auch zu sein. Konnte sie aber nicht. Ja, als du dann damals gezeugt worden warst, war da in der Familie klar, wer der Vater war? Ja. Und das wurde in der Familie geheim gehalten? Ja. Erzähl mal weiter, wie du es dann rausgekriegt hast mit 16. Ja, eben so, dass ich zu denen ich am meisten Beziehung hatte in der Familie, einfach mich einfach kindlich dazugesetzt habe und einfach mal nachgefragt habe. So, das stimmt doch was nicht. Wieso bist du mit der Oma jetzt zum Beispiel, wieso bist du mit Opa verheiratet? Aber die beiden sind irgendwie so zusammen, die gehen Hand in Hand und so. Was ist denn das Komisches, ne? In der Zeit, obwohl so viele Jahre vergangen waren, ging deine Mutter mit deinem Erzeuger Hand in Hand? Genau, ja. Also das waren schon so Verwicklungen. Das ist ja kurios. Und das war in der Familie. Also wir haben alle zusammen in dieser Wohnung. Wir waren eine 11-köpfige Familie oder 12 sogar. Mit Uroma noch, so eine richtige, so Mehrgenerationenhaushalt. In einer Dreizimmerwohnung, und das wurde alles irgendwie immer unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit gehalten, was da abläuft. Also das war nicht ein einmaliger Vorgang, diese Vergewaltigung. Nein. Sondern der Opa hat mit deiner Mutter, die seine Stieftochter war, dann über Jahre ein in der Familie offenes Verhältnis gehabt. Also in der Familie wurde das offengelegt. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Gewisse Personen wussten davon, manche ahnten davon. Und dann hat die Oma dir den reinen Wein eingeschenkt? Jeder so für seinen Teil. Ich habe mir das dann nachher zusammengefügt. So, ne? Also die ganze Wahrheit habe ich von keinem erfahren. Das war immer noch eine Ungewissheit. Und es gehen auch heute noch Gerüchte rum, wer denn nun tatsächlich mein Vater sein sollte. Und also alles. Ach so, dann, aber die für dich ist es klar, dass es so ist, ja, wie das gerade beschrieben. Ja, das ist klar. Also von meiner Mutter auch bestätigt und bestätigt. Ne? Aber das muss ja für dich als 16-Jähriger auch dann auch ein Mega-Schock gewesen sein. Der Horror. Bis heute bin ich durch die Hölle gegangen. Ich habe unendlich viele Therapieaufenthalte gehabt, mit 15 den ersten. Da hatte ich so auch den Antrieb dafür bekommen, nachzufragen. Ne? Wie hast du dich denn dann gegenüber deinem Erzeuger, nachdem du das gewusst hast, verhalten? Genauso abhängig wie meine Mutter im Prinzip. Weil er war der Versorger, egal was war. Ich sag mal so, ein Erzeuger ist für mich so ein Unterschied zum Vaterbild. Natürlich, oder? Ja, klar. Ne? Ja. Der Erzeuger deswegen sage ich auch Erzeuger und nicht Vater. Genau. Vater klingt zu positiv. Genau, und der Vater, die Vaterrolle hat er nie für mich dargestellt. Er war immer der Versorger, wenn überhaupt. Hat er dich denn, zumindest was das Faktische so anbelangt, gut behandelt? Oder nein, im Gegenteil. Er hat mir auch, da erinnere ich mich so wie heute dran, er hat mir mit seinem Suizid gedroht irgendwie so, ne? Da ging es dann irgendwie nachher aufeinander. Die waren richtig in Beziehung nachher. Und ich bin ja nicht das einzige Produkt dieser Geschichte. Ich habe ja noch drei Brüder, die auch alle von ihm gezeugt wurden. Und die Brüder sind es da, von deiner Mutter sind die beiden anderen Jungs auch? Von meiner Mutter, genau, auch von demselben Mann gezeugt. Das ist unfassbar. Ja. Das ist unfassbar. Und die Oma war die ganze Zeit mit dem Mann zusammen? Ja, die sind heute noch verheiratet. Ja, unfassbar ist das ja. Ja. Also, die leben noch beide. Die leben beide noch, ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu dem Mann? Ja, also zu dem Mann ist es so neutral geworden, dass ich ihn einfach so sehe als Familienmitglied. Das ist ja eine Last, die ich immer mit meinem Leben in Verbindung bringen muss. Also ich werde ihn niemals los. Du siehst ist nur die Frage, wie ich damit umgehe. Ne? So. Du siehst den auch regelmäßig? Ich könnte. Aber ich habe das zuletzt nachher so, ich hatte ein Eigenheim dann erworben und so weiter und habe ihn dann immer dazu geholt, um fachlichen Rat gebeten. Und dann war gut. Ich war dann froh, wenn er nach Hause gefahren ist. Oder was heißt froh? Es war okay. Sieht man sich dann? Ich habe vergeben. So, sag ich mal so. Im Kontext, ne? So. Sieht man sich denn so auf Weihnachtsfeiern oder Geburtstagsfeiern? Nein. Es gab eigentlich immer nur klassisch einmal im Jahr die im Sommer stattfindende Geburtstagsfeier von ihm. Das war dann gleichzeitig auch für alle immer so der Anlass. Also solange ich mich zurückerinnern kann, war das immer der Anlass, dass alle irgendwo zusammenkamen. So, und da fand immer so dieses typische Familientheater statt. Jeder erzählt seine Witze von früher, was er gegessen hat und was er für albernen Kram gemacht hat. Aber das gibt's nicht mehr jetzt. Ja, es hat sich langsam aufgelöst. Es sind immer nur noch Einzelne, die dann mal auftauchen. Und wie geht es denn deiner Mutter? Die hat ja dann auch Unendliches mitgemacht. Die ist schwer krank, die ist ganz schwer krank. Ja. Und die ist, ja, wie gesagt, die ist 14 gewesen und eigentlich selber ja auch noch ein Kind. Und in der Lage, in der Zeit auch, ja, mein diese, Gott. Diese anderen Brüder, die kamen nach dir? Ja, ich bin der Älteste, genau. Einer kam ein Jahr später, der ist nach meiner Information dann zur Adoption freigegeben worden. Und dann drei weitere Jahre kam dann der Nächste und dann eine ganze Pause. Der sollte dann entstehen, als die beiden sich dann endgültig auch in der Öffentlichkeit dann als Paar präsentiert hatten. So, dann kam noch ein Jüngerer, der ist jetzt 27. Ach, da kam noch einer? Ja, noch etliche Jahre dazwischen. Die haben dazwischen in Beziehung gelebt. Hast du denn mit deiner Mutter mal ganz offen über all das so reden alles, können? Alles, alles. Also auch jetzt kürzlich gerade auch. Wie erklärt sie denn dieses furchtbare Leben? Die kann sich zwar für sich immer nur Erklärungen geben, aber sie kann nicht aus diesem Gefängnis raus, in dem sie immer noch steckt. Sie ist so in sich gefangen einfach. Sie leidet und leidet und leidet und... Hat deine Mutter dann niemals eine andere Beziehung mehr gehabt zu einem anderen Mann? Doch, sie ist verheiratet. Das war ja der nächste Schock, dass sie dann eine Heirat eingegangen ist mit einem anderen Tyrannen erstmal so, der für mich zuerst mal als Tyrann dargestellt war, weil der ja auf der Hochzeit ihr schon, also sie hatte schon Beulen im Gesicht auf ihrem Hochzeitstag, wo die Gäste da waren. Und aber die Kinder, die sie hat, sind alles Inzucht-Kinder. Ja. Kann man so sagen, obwohl das nicht wirklich Inzucht ist, aber das haben wir gerade schon geklärt. Da bin ich ja, also so, ne, also was ich jetzt so allgemein begrifflich natürlich, als Inzucht bezeichnen will. Ja. Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt, du hast gesagt, ich habe vergeben. Ja. Das ist aber eine große Leistung, finde ich, wenn du das... Dafür musste ich auch ganz tief leiden, ja. Das ist so meine Erkenntnis dabei, dass ich durch das Leid, das ich gegangen bin, weil ich das alles erlebt habe, eben nicht irgendwo gehört, sondern wirklich erlebt habe, am eigenen Leibe, was das für ein Leid bedeutet, letzten Endes auch ich durch meine Arbeit, soziale Arbeit, ganz viel Erkenntnisse bekommen habe, dass Täter auch ganz oft Opfer sind. Du bist Sozialarbeiter vom Beruf? Ja, ich mache jetzt ganz privat was ganz Soziales, aber das ist nur nebenbei, aber ich arbeite seit 25 Jahren im sozialen Bereich. Da gehört natürlich ein ganz weiter Horizont, dass man sagt, ein Täter ist auch ein Opfer. Ja. Das gelingt den wenigsten. Ja, ich kann es eben belegen auch durch die Erkenntnisse, durch meine Arbeit alleine, dass ich Biografien einsehen konnte. Und dann weiß ich eben, kann ich eins und eins zusammenführen. Ich merke eben, dass es auch kein Einzelfall ist. Jetzt aktuell die Medien. Ja, ja, ne, ich nenne meinen Vater im Prinzip den Fritzl von Hamburg. So, das ist tatsächlich so. Das ist gruselig. Mhm. Aber es gab sicher viele Jahre und lange Phasen, wo du auch voll des Zornes warst, oder? Nein. Auch also nicht. Ich habe den Zorn gegen mich gerichtet, ja. Ach so. Ganz gewaltig. Ich habe mehrfach wirklich Exitus medizinisch gesehen gehabt, bin wiederbelebt worden, habe Dinge gesehen, wo man manche denken, ich hätte wäre auf dem Trip hängen geblieben. Ja. So, und das mir selber zu erklären, um eben auch nicht verrückt zu werden, ne? Eben so. Aber jetzt ist es jetzt so, dass du quasi den Kontakt zu ihm fast runtergefahren hast? Ja. So gesehen, ja, ich sag mal, den räumlichen Kontakt, so diese Verbindung ist trotzdem da. Ich habe eine Verpflichtung übernommen, ich habe gesagt, ich zerstreue seine Asche an der Costa Brava. Das ist letzten Endes die einzige Forderung, die er so direkt an mich in seinem Leben gestellt hat. Echt, das diese letzte Leistung, oder würdest du für ihn erbringen? Ja, das habe ich ihm so in die Hand versprochen. Erstaunlich. Er hat das seinem Notar übergeben etc., dass die Urkunden bereit liegen, wenn was ist, dass ich dann gefunden werde. Und ich habe gesagt, ich möchte dir den Wunsch erfüllen. Wirst du froh sein? Wirst du froh sein, wenn er tot ist? Nein. Warum? Ja. Thomas, ich habe Respekt vor deiner Haltung. Also das mag für viele vielleicht befremdlich klingen, aber ja, Hut ab. Also dafür muss ich nochmal betonen, dafür bin ich wirklich durch ein ganz tiefes Tal gerutscht, gegangen, ganz tief. Ich glaube, für dich ist es sehr gut, dass du so denken kannst, weil du so letztendlich deinen Frieden findest. Genau, richtig. Und das ist das Allerwichtigste. Ja, und ich kann anderen dadurch auch den Frieden geben, wenn ich nicht den hinterher hetze, und er ist sowieso auf der Flucht, sein Leben lang, ne? Thomas, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Und ja, wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Das machen wir. Das ist Elke heute Nacht, die ruft dich gleich zurück, wenn du aufgelegt hast. Okay, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich. Mach weiter. Tschüss. Danke. Ciao. 0800-220-5050. Herzlich willkommen, sage ich, zu Barbara. Die ist 49. Guten Morgen, Barbara. Hallo. Hallo Domian. Hallo Barbara. Guten Abend. So, schön, dass du da bist. Ja, Domian, ich bin ganz überrascht. Ich habe deine Nummer gewählt und schon bin ich da. Ach, guck mal, so schnell geht's manchmal. Das ist aufregend. Also Domian, ich kann dir sagen, also mein Stichwort ist, ich wohne in einer sehr, sehr, sehr vermüllten Wohnung. Ein Messi. Ja, wenn es ein Messi ist, ich kann mit dem Begriff Messi nichts anfangen. Ich stelle mir unter Messi immer Leute vor, die irgendwie absurderweise Zeitungen sammeln und bis zur Decke stapeln oder irgendwelche Dinge anhäufen. Das ist nicht mein Ding. Also ich kann auch Sachen weggeben und es ist nur so. Deine Wohnung ist vermüllt. Ja. Zunächst die Frage, wie groß ist die Wohnung? Also die Wohnung ist so 45 plus minus. Das sind anderthalb Zimmer, zwei Zimmer? Ja, ich habe so quasi anderthalb Zimmer und eine geräumige Küche und ein großes Badezimmer mit einer Badewanne drin. Das ist also paradiesisch und ein ganz kleines Kämmerchen. Und winzige kleine Diele, aber die ist sehr schön geschnitten, die Wohnung. Weißt du, Mini-Diele und links geht ein kleines Zimmer weg und nochmal weiter links ein etwas größeres und dann die Küche gleich und das Bad. Klingt also ganz, ganz... Ist schnuckelig. Schnuckelig, genau, sehr nett. So, mit was ist sie zugemüllt, die Wohnung? Also, es war mal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel schlimmer. Im Moment ist es so, also ich habe ganz viel Sachen weggeschmissen. Also, wenn ich mir die Wohnung heute anschaue, dann liegen an jeder Ecke und über jedem Stuhl hängen irgendwelche Klamotten. Auf dem Boden liegen Klamottenberge. Meine Bücher, ich habe so einen Hang zu Büchern, wie auch immer. Und da ich wenig Möbel habe, das ist leider auch ein Kriterium, was mir so mich fertig macht, habe ich auch wenig Stauraum und die vielen Bücher, die stapel ich auf dem Boden und da fällt mein Stapel um und dann sage ich mir, ist doch wurscht, lass liegen. Warum anfangen, hier aufzuräumen, hast ja eh keinen Platz. Und ich habe Bücher um mich rum und Klamotten. Geschirr wasche ich nicht ab. Nochmal die Frage, wenn Müll vermüllt... Nee, Müll ist es so nicht. Ist es so nicht, ne? Es ist kein verrottendes... da liegen keine alten Joghurtbecher und Bananenschalen in der Wohnung. Das hatte ich schon. Das habe ich hinter mir, ja. Noch eine Frage zu den Büchern. Liest du die Bücher auch? Ich bin so ein Vielfraß, weißt du, wie am Buffet, also ich so bildlich gesprochen, ja. Du kaufst sie dir? Ich kauf sie mir und kauf mir so eine Welt und sowas, eine Welt einfach und dann lese ich da so rein und gehe da drin spazieren und dann finde ich das ganz hübsch und da ist ein anderes Buch und dann gucke ich auch noch rein und denke, ist ja auch spannend, ne. Was machst du vom Beruf? Ja, mittlerweile, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und berufliche Versuche auch immer wieder abgebrochen nach 3 Jahren Maximum, dann gehe ich. Mittlerweile bin ich Sekretärin geworden. Da musst du ja Ordnung halten dann im Schreibtisch. Bereich Kirchenmusik, ja. Ja. Und das machst du jeden Tag, also Vollzeit-Beruf ist das? Mittlerweile. Ich habe jetzt seit 2 Jahren einen Job, davor war ich 7 Jahre arbeitslos. Wie sieht es in deinem Schlafzimmer aus? Furchtbar. Da ist eigentlich nur noch ein Kleiderhaufen und ein Haufen von Schuhen und Zeitungen und Büchern und um mein Bett rum, ich habe so eine Art Futonbett mit einer Matratze und außenrum ist ein Holzrahmen. Auf dem Holzrahmen stehen Becher, Tassen, Joghurtbecher, alte, ausgekratzte Papiertaschentücher werden einfach weggeschleudert, weg vom Bett. Es ist sozusagen, das heißt, die ganze Wohnung ist ja auch wahrscheinlich komplett verstaubt, ne? Ach, hör auf. Also von Hygiene kannst du nicht reden. Apropos Hygiene, gehen wir ins Badezimmer jetzt. Wie sieht's da aus? Ach na ja, ne? Also würde ich keinen reinlassen. Also sagen wir mal, einen riesen Wäscheständer mittendrin. Also Badewanne habe ich auch. Und auf dem Wäscheständer türmt sich die Wäsche, die man anziehen könnte. Auf dem Bügelbrett sind auch die Klamotten, die eigentlich gewaschen sind, aber nicht gebügelt, die ich anziehen könnte. Aber das tust du. Du wäschst deine Sachen schon. Ja, ich gehe raus und keiner merkt. Ich bin eigentlich eine ordentliche Frau, wenn man dich außen draußen so sieht. Eine Frau, die sieht patent aus. Und die Badewanne wird auch benutzt. Die wird benutzt, aber red mir nicht vom Putzen, ne? Oder auch nicht... Ja. Toilette oder so, ne? Das heißt, du bekommst auch nie Besuch? Nein. Ich seit Jahren lasse ich hier keinen rein. So, die Küche, wie sieht's da aus? Also Küche ist, also geputzt ist es gar nicht. Also kannst du den Boden dir anschauen, da kannst du da irgendwelche Spuren der letzten Monate ablesen. Wann hast du das letzte Mal geputzt? Oh, mein Gott. Also wenn ich, weißt du, das Problem ist, dass mein Vermieter, der ist Sanitärfritz und der betreut hier den Boiler und der will einmal im Jahr in diese Wohnung rein, um seinen Boiler zu checken. Und das ist immer das Problem, dass ich den Typen mir vom Hals halte und entsprechend kluge Entschuldigungen finde. Mittlerweile schreibt er mir schon irgendwelche Mitleidsbriefe, hoffentlich sind sie jetzt aus der Kur zurück und so. Ich bin der Meister im Verschlüsseln. Also du putzt quasi nie? Im Grunde nein. Und wenn dann mal so ein Fritze kommt und da in die Wohnung muss, alle 2 Jahre muss ich jemand reinlassen, dann mache ich so einen, ich wisch mal drüber, ne? Alles nass machen, alles was eklig ist, wird in mein Wohnzimmer gepackt, die Tür ist zu, das Bad wird aufgehübscht und auch mal drüber geputzt, dann kommt der Typ, dann stehe ich da wie ein Wachposten vor diesen Zimmertüren, dass der bloß nicht da reingeht und äuge dem da irgendwie über die Schulter und bin froh, wenn er wieder weg ist. Wenn du denn dann mal putzt, was ist das für dich für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Gutes. Ein gutes? Ja. Ah ja. Und das auch ein gewisses Erfolgserlebnis dann. Ja. Ja. Du, ich hatte hier mein ganzes Geschirr. Ich wohne alleine. Ich bin überhaupt chronisch solo, logischerweise. Ich habe Geschirr gesammelt, weil ich so ein Flohmarkt-Freak bin. Aber das hat nichts mit krankhaften Messi-Waren zu tun. Ich habe halt hübsche Schüsselchen und kleine Schnörkeltässchen und so. Da könnte man 3 WGs mit bestücken, wenn man wollte. Ja. Wie lange geht das schon so? Aber ich sag dir eins, ich habe irgendwann eine Zeit gehabt, da habe ich jeden Löffel, alles, was ich am Geschirr hatte, benutzt, selbst jeden Topf, jede Pfanne, jeden Deckel, wo man noch was draus löffeln konnte. Und alles lag auf dem Boden rum. Ich habe kaum Abstellflächen und türmte sich auf dem Küchentisch, auf den Stühlen meiner Küche. Ich konnte in der Küche weder gehen noch stehen noch sitzen, weil überall waren alte, grindige, suppige Töpfe. Also, war das widerlich? Ich habe es hier sehr plastisch vor Augen. Okay. Du hast es sehr gut beschrieben. Okay. Wie lang geht das schon so? 4, 5 Jahre. Und vorher war alles normal? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Ja, doch, normaler. Also, ich konnte vor 4, 5 Jahren noch Leute hier reinlassen. Warst du mal in einer Beziehung? Oh Gott, 15 Jahre ist das her. Aber du warst in einer längeren Beziehung? Ja. 15 Jahre ist es aber schon her? Ja. Hast du Kinder? Nein. Nee. Abtreibung, aber keine Kinder. Bist du unglücklich? Ja. Ja, das musst du schneller noch sagen, finde ich. Ja. Du wirkst auf mich wie eine sehr gesunde, sympathische Frau. Wirklich, so du erzählst toll und du bist, du stehst mitten im Leben, wahrscheinlich bist du auch so in deinem Job. Ja. Und dann aber diese andere Welt zu erfahren, die du geschildert hast, ist ja grauenhaft. Oh ja. Das ist ja grauenhaft. Und das ist ja zurückzuführen auf einen seelischen Missstand oder Notstand. Ja. Hast du eine Idee, woran es liegen könnte? Ja, also weißt du, ich kann es mal ganz verknappt sagen. Ja, ich bin jetzt 49 und es hat vielleicht plus minus mit 20, also lass es mal 30 Jahre andauern, ne? Diese ganze Nummer. Ja. Und es ist so ein profaner Begriff, nennt sich Depression, okay, aber wenn man das wirklich hat, ja, und wenn man es immer wieder über den Kopf gebraten kriegt, dieses schwarze Prügelteil. Bist du manisch depressiv? Nein. Man sagt rezidivierende mittelschwere Depression, Schubidu. Ja. Bist du in Behandlung? Ich war das. Ich habe 2 Therapien gemacht. Ich habe verschiedene Medikamente benutzt. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogin. Naja, wie klassisch ist das denn? Dann war ich Buchhändlerin, dann war ich im Verlag. Ja, immer wieder arbeitslos. Und die letzte Arbeitslosigkeit, die hat mir das Genick gebrochen. Da war ich 7 Jahre ohne Job. Ja. So, ich weiß, dass du viel weißt über alle Möglichkeiten, die man hat, um so etwas zu bekämpfen. Davon gehe ich jetzt aus. Dass du dass du viel Recherche betrieben hast. Sehr viel beschäftigt. Das glaube ich auch. Wie soll es denn weitergehen? Ja. Jetzt will ich aber eine klare, schnelle Antwort hören. Eine schnelle Antwort willst du haben. Eine klare Antwort. Also ich möchte endlich mal so weit kommen, dass ich meine, auch das ist so pathetischer, dass ich ohne Angst mit anderen Leuten einfach Kontakt habe und dass ich keine Panik haben muss im Job und nicht immer irgendwie fast verheult aufs Klo gehen muss oder abends schon nach Hause gehe und ins Bett gehe, weil es wieder so anstrengend war, unter Leuten zu sein. Lass mich fragen, was steckt dahinter? Du sagst, ich habe die Sehnsucht, mit Leuten in Kontakt zu sein, ohne Angst. Ja. Das heißt, das hat mit der Wohnung jetzt gar nichts zu tun. Du hast generell, wenn du mit Menschen zusammen bist, Angst. Ja. Vor Stress. Hast du es gerade in unserem Gespräch auch? Mit dir nicht so. Was ist das für ein Stress, den du empfindest mit anderen Menschen? es ist ja so, wenn man mit Menschen länger zu tun hat, also wenn man mit Leuten mehr oder minder in einem kontinuierlichen Kontakt sein muss, zum Beispiel im Job, zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft, was ich ja auch mal versucht habe, ne, dann ist es ja so, dass diese Menschen allmählich auch irgendwie sich ein Bild von dem anderen machen wollen. Die wollen ihn einfach kennenlernen, spüren und sich vorstellen, was der so denkt, macht, getan hat. Das soll bei mir nicht sein. Also ich möchte das nicht, dass ein Mensch, Warum? Das will ich nicht. Warum? Ist doch wurscht. Weil, nein, stell dir eine Kulisse vor, stell dir mal eine Häuserfront vor, schöner Altbau und du denkst, boah, super, da gehe ich rein, das ist ein schönes Haus. Dann möchte ich mal ins Treppenhaus gucken, ja? Und das, so kann nichts nach außen wirken. Die Leute sagen, da kommt eine patente Frau rein, die ist sympathisch, passt schon, lass mich mal mit dieser Frau ins Gespräch kommen. So, dann gehen die in das Haus und stellen fest, das ist ja gar kein Haus. Die gehen einmal um die Ecke und gucken, das ist nur eine Kulisse. Hinten sind Holzstreben und nach vorne ist es die hübsche Fassade. Da müsste man die hübsche Fassade erstmal einreißen. Ja. Du sagst, du bist beruflich auch Vollzeit beschäftigt, sagst du gerade. Hast du denn da so eine Professionalität entwickelt, dass du den Job so abwickeln kannst? Nein. Nein, auch selbst da nicht. Nein, und zwar, ich hatte dieses Jobangebot aus der langen Arbeitslosigkeit, weil ich viel in Kirchen höre. Ich bin kein religiöses Tierchen. Das nicht, aber ich mag diesen Rahmen, den Überbau, das Forum, das sich in einer Gemeinde eben anbietet und auch das Singen. Es ist eine unverbindliche Art, mit Leuten etwas gemeinsam zu erleben, ohne im Kreuzverhör zu stehen. Und das ist genau mein Ding, ja. Barbara. Und daraus hat sich dieser Job in der Kirchenmusik entwickelt. Ah ja, verstehe. Aber als es dann hieß, die Stelle wird frei und wir schieben dich da rein, du hast einen Eurojob bei uns in der Gemeinde gemacht, hier, greif zu, habe ich 3 Tage vorher abgesagt aus Angst und Panik, weil ich wusste, ich verliere den Job wieder. So. Und danach habe ich ihn dann doch gekriegt, ein halbes Jahr später, als die Frau die Probezeit nicht bestanden hatte, die vor mir. So. Und seitdem bin ich in diesem Job und denke jeden Tag über Kündigung nach, bin aus der Arbeit abgehauen und so weiter. Hab Heulkrämpfe im Job. Ich würde sagen, auf die Frage finden, wie soll es weitergehen? Ja. Hätte ich gerne sofort die Antwort gehört, es muss sich radikal was ändern. Ja, deswegen rufe ich an, du hast recht. So, das stimmt. Es muss sich radikal was ändern und ich, Barbara, mit meinen zarten 49 Jahren, bin auch bereit dazu, radikale Einschnitte zu machen, damit die nächsten 49 Jahre saugut werden. So, und da muss man natürlich dann auch mit sich radikal umgehen. Ja. Ich möchte dich von meiner Psychologin beraten lassen, was für eine Form der Therapie nötig ist. Du musst eine machen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Form der Verhaltenstherapie, vermute ich. Auch wenn du dich da schon tausendmal mit beschäftigt hast und vielleicht auch schon Sachen gemacht hast. Lass dich nochmal in Ruhe von meiner Psychologin beraten. Okay. Du musst was tun. Ja. Du verschwendest dein Leben und du wischst alles weg und hinterher bist du eine alte Frau und denkst, mein Gott, was habe ich da alles gemacht? Du hast recht, Domian, deswegen habe ich auch angerufen. Und es gibt da kein Aber. Nein. Nein. Nein. Barbara. Nein. Schön, dich kennengelernt zu haben. Danke. So, und jetzt legst du bitte auf und du wirst von Elke angerufen. Danke. Vielleicht nicht sofort, die ist gerade noch beschäftigt, aber du wirst auf jeden Fall angerufen. Okay, danke. Domian. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, falls es euch interessiert, wir haben 1.37 Uhr und 52 Sekunden. Und ich bin jetzt verbunden mit Paula. Nee, doch, Paula, 24, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Paula. Schöner Name. Dankeschön. Über was reden wir beide? Ja, und zwar, es geht um mich und meinen Ehemann. Was ist da los? Ich bin seit 4 Jahren mit ihm verheiratet. Seit 10 Jahren? Nein, seit 4. 4, entschuldige. Genau. Und wir sind schon seit 8 Jahren zusammen, also ein Paar. Und ich habe eine 3,5-jährige Tochter von ihm. Und vor 4 Monaten stand eine Frau vor meiner Haustür und hat gesagt halt, dass sie zusammen wären seit 3,5 Jahren und dass sie ein Kind von ihm hat. Das ist ja und genau, und dann hat sie sich erstmal, natürlich hat sie erstmal vorgestellt, dann habe ich sie reingebeten, weil sie gesagt hat, dass es um meinen Mann geht. Ja, und dann hat sie mir das alles erzählt. Glaubwürdig. Ja. Er ist seit 3 Jahren mit der zusammen. Ja, genau. Seit 3 Jahren und seit 4 Jahren sind wir verheiratet. Und wir haben jetzt eine 3-jährige Tochter. Aber ihr seid auch verheiratet? Nein, mit dir ist er zusammen, mit mir ist er verheiratet. Ach so, so, genau. Genau, ich habe jetzt was irgendwie falsch gesagt. Genau. Ja, und dann habe ich ihn halt 2 Wochen später darauf angesprochen. Ich habe meine Tochter zu meiner Mutter gebracht. Ja. Und seine Geliebte habe ich nach Hause eingeladen. Wie nach Hause eingeladen? Wohin eingeladen? Zu uns. Zu euch? Genau. Und da wusste er nichts von? Nee, er wusste nichts davon. Und dann hat er das erstmal abgestritten alles. Ja. Und danach, also, was war denn das für eine Situation? Ich bin gerade etwas irritiert. Bist du allein oder ist er da? Ich bin alleine, er ist auf Montage. Achso, weil ich irgendwas Komisches gehört habe im Hintergrund. Was war denn vielleicht in der Leitung auch? Nee, ich habe, glaube ich, den Fernseher noch ein bisschen zu laut. Ja, den mach mal runter. Das ist ganz wichtig. So, okay. So, dann hast du dieses Treffen da arrangiert. Seine Geliebte war bei euch zu Hause und er kommt dann rein. Was war denn das für eine... Nee, er war schon zu Hause. Die Tür hat geklingelt, er saß im Wohnzimmer. Achso. Genau, und dann habe ich sie reingebeten und dann war er natürlich erst noch voll schockiert. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann, wie spricht man dann? Wer spricht da zuerst? Was wurde da zuerst geredet? Ja, halt, er hat erstmal nichts gesagt, er wurde richtig blass. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, wer die Dame ist. Mhm. Und dann konnte er auch nichts dazu sagen. Ja, und dann habe ich ihn halt drauf angesprochen. Ich so, ja, dass ich halt von allem Bescheid weiß und abstreiten brauche. Ist das heftig. Wie ist denn diese Frau überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es dich gibt? Sie wusste davon schon seit Anfang an. Ach so. Also sie wusste von Anfang an von mir. Aber die hat das dann nicht mehr ausgehalten? Nee, er hat dann die Affäre mit ihr beendet. Hm. Ja, und sie hat das anscheinend nicht verkraftet und hat sich, sie hat sich gedacht, wenn ich ihn nicht haben kann, dann soll sie ihn auch nicht haben. Hm. Ja, und dann hat sie halt sich entschlossen, zu mir zu kommen. Ach so, das war dann so eine Racheaktion. Genau, und sozusagen. Sie hat ja, mein Mann hat ja auch noch ein Kind von ihr. Ja, das habe ich verstanden. Mhm. Ja. In der Zeit, als er mit ihr auch zusammen war, wie hat er das denn dann geregelt? Er hat ja bei dir gewohnt, ihr habt ja zusammen gewohnt. Genau. Und wie hat er denn das dann so organisatorisch hinbekommen? Ja, er ist immer auf Montage, wie gesagt. Das alte Lied mit der Montage. Genau, und bevor wir geheiratet haben, war er immer nur eine Woche auf Montage. Mhm. Und halt, wo er dann die Affäre mit dir begonnen hat, war der dann manchmal 2 Wochen auf Montage, manchmal 3 Wochen. Ja. Aber da war der gar nicht auf Montage, da war der bei der Frau. Genau, richtig. Mhm. So, jetzt sitzt ihr drei da schon zusammen. Als ihr da aufeinander getroffen seid, war er ja, so habe ich es hoffentlich richtig verstanden, von der Frau getrennt. Genau. Ne? So, wie ging es denn jetzt weiter? Ja, er hat das natürlich erstmal abgestritten alles. Und dann habe ich angefangen zu weinen und rumzuschreien und dann hat er das alles halt... Das konnte er doch gar nicht. Genau, das konnte er doch gar nicht abschreiben, wenn die andere Frau gesagt hat, ja, hier, komm, was erzählst du? Genau, weil er steht ja auch als Vater bei seinem Sohn. Mhm. So, und dann hat er das alles zugegeben, aber hat gesagt halt, dass ihm alles leid tut und er weiß auch nicht, was ihn dazu geritten hat. So, und was ist jetzt? Heute? Ja, halt, danach habe ich ihn natürlich von zu Hause rausgeschmissen. Mhm. Und wir sind zwar jetzt noch zusammen, aber wir leben getrennt. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich mich wieder mit ihm vertragen soll oder ob ich mit ihm getrennt bleiben soll. Du sagst, ihr wohnt nicht mehr zusammen, aber ihr seid noch zusammen. Was heißt das konkret? Er hat eine eigene Wohnung, ich wohne noch in unserer alten Wohnung. Ja. Und wir sehen uns halt ab und zu und er kommt ja auch unsere Tochter besuchen. Mhm. Ja, und wir machen jetzt gerade auch eine Familientherapie. Mhm. Und was was geht so in dieser Familientherapie vor? Ja, wir reden halt über unsere vorigen Probleme und ob das alles noch klappen würde. Halt über alles und über unsere ganze Beziehung. Die Sache mit der anderen Frau ist definitiv zu Ende. Genau, die ist definitiv zu Ende. Das glaubst du ihm auch. Genau, das glaube ich Ihnen auch. Weil ich will ja ganz subjektiv, ganz, ganz privat antworten, Paula. Ich würde keine Sekunde in eine Familientherapie gehen, wenn mir jemand so etwas angetan hätte. Da wäre aber Schluss mit lustig. Da gibt es keine Therapie mehr. Das sagen auch meine Schwiegereltern und meine Eltern auch. Bis auf halt meine Freunde, die sagen zu mir, also ja, ihr habt eine gemeinsame Tochter und könnt sie 8 Jahre nicht einfach wegschmeißen, aber... Ja, aber er hat die 8 Jahre, zumindest einige dieser Jahre, ja extrem beschmutzt. Genau. Er hat dich ja so massiv belogen. Dir sind doch wahrscheinlich 1000 Situationen schon durch den Kopf gegangen damals, was er so gesagt hat, wo er dann war und was da abgegangen ist, parallel zu eurem Leben. Ja, und halt, ich habe das auch nie bemerkt. Mhm. Hat er perfekt gelogen. Er hat dich eingesponnen in eine perfekte Lügenwelt. Genau, er könnte ein sehr guter Schauspieler werden. Was ist denn das für ein Charakter, der dahinter steckt? Das frage ich mich. Was ist das für ein Charakter? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ihr sollt ja keinen Krieg miteinander haben. Das ist, genau. Das meinte ich ja gar nicht gerade. Ja, ich weiß. Ne? Ihr sollt ja euch vernünftig einigen wegen des Kindes. Aber ich kann dir das ja nicht raten. Das ist ja deine Entscheidung, dein Herz. Genau. Bei mir wäre für alle Zeit das Vertrauen zerstört, wenn so etwas jemand mit mir gemacht hätte. Vorbei. Also mein Vertrauen ist sowieso 100% weg. Und ich liebe ihn auch nicht mehr. Ja, aber dann ist die Sache doch geregelt, wenn du das so sagst. Ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wir haben eine kleine Tochter und... Na gut, aber du wärst nicht die erste alleinerziehende Mutter, wo man das sehr gut regeln kann, wann der Papa die Tochter sieht und da gibt's Regelungen, das kann man alles machen. Gibt's Tausende, Hunderttausende von Familien in Deutschland, wo das funktioniert. Ja. Du kannst ja nicht nur wegen deiner Tochter dich auf eine Beziehung einlassen, die du eigentlich nicht willst. Und so hörte sich das ja gerade an, wenn du sagst, ich liebe den ja nicht mehr und das Vertrauen ist kaputt. Genau, ich liebe ihn nicht mehr, das Vertrauen ist weg und ich merke auch, dass mir jetzt in letzter Zeit, also wie gesagt, wir sind jetzt seit 2 Monaten wieder ein Paar, wir waren 2 Monate getrennt, dass mir ohne ihn besser geht. Mhm. Wenn er mich besuchen kommt, dann freue ich mich, aber wenn er weg ist, dann freue ich mich umso mehr. Mhm. Also du würdest, so meinte ich es vorhin auch, hatte ich nochmal nachgefragt, also im Moment würdest du sagen, wir sind ein Paar, aber wir leben in getrennten Wohnungen. Genau. So, und wenn er wieder weg ist, fühlst du dich eigentlich noch wohler als vorher. Genau. Also wenn er denn da ist. Mhm. Ja, aber das sind doch alles Zeichen, Paula. Das sind doch alles Indizien, dass es richtig ist, weg aus der Beziehung zu gehen. Also aus der Ehe rauszugehen. Ja, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen halt viel nachgedacht und ich glaube, ich werde das auch machen. Also. Was will er denn? Ja, er will mich halt zurück und unsere Tochter will er auch halt. Er möchte, dass wir wieder eine Familie werden, genauso wie früher, dass alles wieder schön wird. Aber für mich gibt es kein Früher, weil... Der hat 2 Familien, einmal mich und einmal seine Geliebte und... Da hat er auch Kontakt zu dem Kind? Ja, zu dem Kind hat er auch Kontakt. Das muss er ja auch alles hegen und pflegen. Ist er eigentlich, er ist in deinem Alter? Nee, er ist 3 Jahre älter wie ich. Naja, okay. 27. Ja, und das Kind habe ich auch gesehen und... Also ich kann das nicht mehr. Also... Wie gesagt, ich habe es dir von meiner Seite aus jetzt so gesagt, ich könnte es nicht, definitiv nicht. Ich würde all meine Energie jetzt da reinpumpen, dass ihr ein gutes Verhältnis habt wegen des Kindes, aber dann ist auch Schluss. Dann seid ihr getrennte Leute und du gehst deine eigenen Wege. Entschuldigung, Domian. Ja. Ich glaube, ich werde das auch machen. Mhm. Gut, Paula, wenn du auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin führen möchtest, biete ich dir gerne an. Ja, würde ich gerne haben. Gerne, biete ich dir an und dann legst du auf und sie meldet sich gleich bei dir. Okay. Alles Gute. Danke, tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Claudia und die Claudia ist 56. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Domian. Claudia, um was geht's denn bei dir? Tja, eigentlich wollte ich ja gestern schon anrufen oder ich habe schon angerufen. Also, ich habe ein Familiengeheimnis. Mhm. Mhm. Und das wäre? Ich war mal fast eine Nonne und und seit diesem Zeitpunkt, seit ich ausgetreten bin aus diesem Orden, bin ich Prostituierte. Und es gefällt mir. Also ich leide nicht darunter, bis heute bin ich's. Wann bist du denn, also du warst schon in dem Orden drin? Ja, ja, natürlich, ja. Und wie lange warst du in dem Orden? Also angefangen hat es, als ich 3 Jahre alt gewesen bin. Drei Jahre? Ja, weil meine Mutter, die wollte es, aus gesundheitlichen Gründen. Und sie ist sehr religiös gewesen und meine Schwester zum Beispiel, die ist auch in einem Kloster aufgewachsen. Okay, du bist ja im Kloster aufgewachsen. Und das hat mir gefallen, das Leben dort und so weiter. Aber es ist irgendwas passiert, worüber ich jetzt nicht so gerne reden möchte, ja. Dass ich beschlossen habe, aus dem Orden auszutreten. Das habe ich dann auch gemacht. Wie alt warst du, als du aus dem Orden ausgetreten bist? 16. 16? Ja. Und da ist etwas passiert, über das du jetzt nicht so gerne reden möchtest? Nein, nicht unbedingt. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass, weil wenn man hinter geistlichen Herren einen Mann, mehr den Mann sieht als das Amt, wie gesagt, und seit diesem Zeitpunkt, und das weiß meine ganze Familie nicht, gehe ich dieser Arbeit nach. Wie? Du bist seit deinem 16. Lebensjahr, jetzt bist du 56. Ja. Das sind 40 Jahre. Du arbeitest 40 Jahre als Prostituierte. Richtig. Und deine Familie weiß das nicht? Nein, absolut nicht. Nee. Ich habe eine perfekte Welt aufgebaut, ja. Hast du auch Mann und Kinder? Nein. Nein, du bist alleinstehend. Ja. Ja. Familie gibt's. Wer ist so die engste Familie um dich herum? Also die engste Familie, das ist mein Bruder. Der Bruder. Leben deine Eltern noch? Nein. Mein Vater war schon ziemlich alt, als er auch gestorben ist. Ja. Und meine Mutter, die ist leider Gottes schon vor ein paar Jahren von mir gegangen. Das ist aber, wie gesagt, es also, heißt... Also, das heißt, die Familie des Bruders, der sehr eng mit dir verbunden ist und auch deine Mutter damals, die haben alle nicht mitbekommen, dass du über so viele Jahrzehnte als Prostituierte arbeitest. Nein. Was hast du denen, oder was erzählst du denen, was du tust? Was ich erzählt habe, also mit 16, wo ich dann rausgegangen bin, habe ich eine normale Lehre gemacht. Und so weiter, aber schon nebenbei, nebenbei heimlich natürlich. Mhm. Weil zu diesem Zeitpunkt konnte man ja schon mit 21 volljährig werden. Aber das habe ich dann immer heimlich gemacht. Mir war danach der Drang nach, also ich konnte mich nie mit einem einzigen Mann. Wie kamst du denn, du kamst ja dann aus sehr, sehr engen Verhältnissen, sage ich mal so, geordneten Verhältnissen. Wie kamst du dann auf die Idee, in die Prostitution zu gehen? Das ist ja ein großer Schritt. Ja, durch dieses Ereignis, was im Alter von 9 Jahren passiert ist, ja. Und dann hat sich irgendwie ein bisschen mein Weltbild gedreht. Mhm. Du hast eine Lehre dann gemacht, als was? Als Goldschmiedin. Als Goldschmiedin. Aber und Diamantschleiferin. Wie schön. Aber die hast du nicht abgeschlossen, die Lehre? Ah, nein, natürlich habe ich das gemacht. Bitte? Natürlich. Doch, natürlich. Achso, du bist also auch eine gelernte Goldschmiedin und Prostituierte. Ja. Hast dann immer, wenn du dann zu deiner Arbeit gegangen bist, was hast du deinen Angehörigen gesagt, wo du hingehst? Ja, später bin ich dann halt in eine andere Stadt gegangen. Ach so. Aber, ja, natürlich. Mhm. Aber nie weit weg, sodass ich immer meine Mutter besuchen konnte. Und du hast der Mutter gesagt, dass du in einem Goldschmiedergeschäft arbeitest? Später, als ich dann 21 gewesen bin, da habe ich mich mehr oder weniger selbstständig gemacht. Ich habe eine Fassade aufgebaut. Als was hast du dich offiziell selbstständig gemacht? Mit einer Bar. Mit einer Bar? Ja, ja, genau. Und wollte die Mutter oder der Bruder nicht mal in die Bar gucken kommen? Nein. Bis heute nicht? Nein. Und offiziell hast du bis heute eine Bar? Nein, das habe ich damals gesagt, dass meine Mutter zufrieden gewesen ist und beruhigt. Ich bin dort, ich bin immer sicherer Haus und so weiter. Also ich habe das glaubhaft gehört. Und was sagst du heute deinem Bruder, was du arbeitest? Gar nichts, niemand weiß von meiner Familie. Nee, das ist mir schon klar, aber was sagst du denn, was du arbeitest? Ich bin selbstständig. Ja, aber was denn? Da ich sehr gerne fotografiere. Ich habe sogar ein Fotostudio aufgebaut. Ach so, das stand an der Klingel und so weiter. Also ein komplettes geheimes Doppelleben führst du. ein Doppelleben, ja. Ich habe gerade mal so gedacht, wenn du 40 Jahre Prostituierte warst. Oh ja. Weißt du, mit wie viel Tausenden und Abertausenden Männern du geschlafen hast? Oh, ja, natürlich. Weißt du es? Ja, ach nein, das kann ich nicht mehr wissen, um Gottes Willen. Das kann man nicht. Aber es, nein, nein, nein, aber ich kann dir versichern, Domian, es war für sich jedes ein Erlebnis. Das heißt, du hast es nie bereut? Nie. Du machst bis heute diesen Job? Ja, logisch, ja. Gerne. Ja, ja. Dann musst du ja eigentlich in 40 Jahren Prostituierte sehr viel Geld verdient haben. Mhm. Nee? Nein. Warum, wie kommt das? Tja, ich habe es irgendwie ein bisschen kompensiert. Irgendwie, Du hast es rausgeschmissen, ne? Mehr oder weniger, ja, ja, ja. Also für ja. Luxusgegenstände aller Art? Nein, nein, nein, nein, nein. Sondern? Sag mal so, ich habe gelebt. Ich habe große Reisen gemacht. Ach so. Mhm. Bin dahin gereist. Drogen auch? Nein. Nein, das nicht. Niemals. Aber nun bist du 56, wie lange willst du das noch machen? Oh, solange ich lebe. Hast du denn zumindest dir so viel Geld zur Seite gelegt, dass du, wenn du wirklich dann irgendwie nicht mehr kannst, vielleicht gesundheitlich, dass du dann ein gutes Auskommen hast? Nein. Das ist aber nicht klug, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Warum verhältst du dich so? Tja. Welche Antwort habe ich da jetzt wieder drauf? Ich kann es nicht sagen. Ich umgebe mich mit schönen Dingen. Und ja, wichtig ist mir der Kontakt zu den Männern. Wie, arbeitest du in einem Bordell oder auf der Straße? Nein, nein. Jetzt privat. Privat. Mhm. Ja, ja. Aber dann wäre es ja wahrscheinlich gerade jetzt spätestens an der Zeit, dass du mal ein bisschen was zurücklegst für dich. Wäre ja nicht dumm. Ja. Ne? Oder recht, das hast du recht. Warst du denn in all diesen vielen Jahren, in denen du als Prostituierte gearbeitet hast, warst du auch mal verliebt in Männer? Ja, in einige, ja. Waren das dann Kunden von dir? Ja, ja. Mhm. Aber du hattest nie eine private Beziehung? Nein, hatte ich nicht, nein. Du hast nie geliebt? Einmal. Wie lange liegt das zurück? 20 Jahre. Ist das unglücklich geendet? Tja, sagen wir mal so. Ich hab ihn verlassen, bevor er mich verlassen konnte. Mhm. Und er war auch zuerst ein Kunde von dir gewesen? Ja. Ja. Mhm. Und dann in all den Jahren danach hast du das nie vermisst, mal so eine Liebesbeziehung zu einem Menschen zu haben? Nein, mir hat die Liebe von meiner Mutter genügt. Hm. Wenn du so viel Sex beruflich hattest mit Männern, ja. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, ist das wirklich so, dass dir der Sex gefällt mit diesen Männern? Oh ja. Du empfindest immer was dabei? Ah ja, natürlich. Ja, wirklich? Auf alle Fälle. Mir haben schon so viele Prostituierte erzählt, dass sie dabei nie was empfinden, dass sie es einfach als Job machen. Ja, weil sie es so sehen. Aber ich empfinde Lust bei der Berührung von Männern. Das ist bis heute geblieben, ja. Hat sich nie geändert. Und du hast dann während deiner Arbeit auch einen Orgasmus, immer wieder? Das kommt häufiger vor. Das kommt häufiger vor. Mhm. Das kommt sehr häufig vor, ja. Findest du so, dass du ein gutes Leben hattest? Bisher? Nein. Nein, wegen des Vorfalls wahrscheinlich damals. Ja. Wenn dieser Vorfall nicht passiert wäre, wärst du nicht in die Prostitution gegangen. Richtig? Richtig. Mhm. Das finde ich ganz erstaunlich, alles, was du mir erzählst, Claudia. Mhm. Aber jetzt konnte ich entscheiden, mit wem ich Sex haben wollte. Ich entscheide. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Genau. Aber Domian, du musst mir das jetzt nicht erklären, dass ich einen Psychiater brauche. Ich habe genügend gelernt im Laufe der Jahre. Unter anderem auch nebenbei. Doch, Domian. Keine Sorge, ich sag nicht, ich will dich zu meiner Psychologin schicken. Keine Sorge. Nein, nein, nein, nein, weil Aber, entschuldige, das muss ich unbedingt nochmal sagen, bevor die Sendung vorbei ist. Wo ich mir wirklich ein bisschen Sorgen mache. Ja. Das ist jetzt dein Leben und das hast du so gemacht und da will ich ja nicht so rumkritteln. Aber sorg ein bisschen vor. Du kannst von heute auf morgen krank werden und nicht, dass du völlig abstürzt danach. Och, das bin ich doch schon, ja. Aber da lebe ich, mit dieser Krankheit lebe ich schon, seit ich auf der Welt bin. Deswegen war ich ja in diesem Kloster da drinnen. Das betraf alle meine Familienmitglieder. Aber, Domian, ich bin glücklich, so wie ich bin. Es gefällt mir, was ich tue. Und ich freue mich auf jeden Tag, wo ich das weitermachen kann. So, und ich danke dir sehr, dass du mich angerufen hast und so viel Vertrauen hattest, mir deine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen. Ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute, Claudia. Dankeschön, das war nett mit dir, Claudia. Das gebe ich gern zurück. Tschüss. Ciao. In der Technik, Tobias Fritz, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live.